Bis kurz vor eins ist die heutige Ausgabe des Concerto Bavarese Stefan Pötzsch gewidmet. Seinem Werk Mensch und Maschine, Teil 1 bis 12. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wir hörten von und mit Stefan Pötzsch, Mensch und Maschine, Teil 1 bis 12. Im Concerto Bavarese geht es weiter mit Stefan Johannes Walter, Aus Ruhe für Perkussionsquartett, Simultankomposition mit Agonie für Posaune Solo. Eine Aufnahme mit dem Schlagzeugquartett des Hermann-Zilcher-Konservatoriums Würzburg sowie Ingo Mertens Posaune. Okay.

Thank you. Ausruhe für Perkussionsquartett, Simultankomposition mit Agonie für Posaune Solo von Stefan Johannes Walter. Das waren das Schlagzeugquartett des Hermann-Zilcher-Konservatoriums Würzburg und Ingo Mertens Posaune. Es folgen von Ulrich Schultheiß Nuance 1, 2 und 3 für Altquerflöte und Gitarre mit Elisabeth Riesbeck und Erich Schneider. Thank you. Das waren Elisabeth Riesbeck und Erich Schneider mit den Nuances 1, 2 und 3 für Alt, Querflöte und Gitarre von Ulrich Schultheiß. Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit Werken fränkischer Komponisten. Als nächstes von Markus Maria Reißenberger, Mem 11, drei Lieder für Kammerensemble. Nach Texten von Josef von Eichendorff und Novalis. Wehmut, der Frühling, nachts. Eine Aufnahme mit dem Ensemble Moderna. Thank you. Es färbte sich die Wiese grün und um die Hecken sah ich's blühen. Tagtäglich sah ich neue Kräuter. Mild war die Luft, der Himmel heiter. Wie mir schon Es quoll und trieb nun überall mit Leben, Farben, Duft und Schall. Sie schienen gern sich zu vereinen. Das alles möchte lieblich scheinen. So, dachte ich, ist ein Geist erwacht, der alles so lebendig macht und der mit tausend schönen Waren und Blüten sich will offenbaren. Thank you. beginnt ein neues Reich. Der lockere Staub wird zum Gestreu. Der Baum nimmt tierische Gebärden. Das Tier soll gar zum Menschen werden. Und bei mir sang. Ein mächtiger Trieb in mir begann. der Wald vor Sonnenschein. Das ist der Frühling, fiel mir ein. Und kurz ich sah, dass jetzt auf Erden die Menschen sollten Götter werden. Nun wusst ich wohl, wie mir geschah. Thank you. Ich wandre durch die stille Nacht. Da schleicht der Mond so heimlich sacht. Aus der dunklen Wolkenhülle. Und hin und her im Tal. Erwacht die Nachtigall. Dann wieder alles grau und stille. O wunderbarer Nachtgesang. Von fern im Land der Ströme Gang. Schaue in den dunklen Bäumen. Wirst die Gedanken mir. Mein irres Singen hier. Ist wie ein Rufen nur aus Träumen. Markus Maria Reißenberger, Mem 11, drei Lieder für Kammerensemble. Wir hörten das Ensemble Moderna. Eva Resch Sopran, Axel Humbert Sprecher, Patrick Winkel Flöte, Wolfgang Ostermeier und Hubert Steiner Gitarre und Philipp Braunschweig Violoncello.